بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Die heutigen Ayat, die wir uns inshallah näher verinnerlichen möchten, sind die Ayat 160 bis 162 von Surat An-Nisa. Ich lese sie erstmal vor in deutscher Sprache und danach werden wir die Erläuterung uns zusammen anhören. Im 160. Vers heißt es: Wegen Ungerechtigkeit derer, die dem Judentum angehören, hatten wir ihnen gute Dinge verboten, die ihnen erlaubt gewesen waren, und weil sie viel von Allahs Weg abhielten, und weil sie Zins nahmen, wo es ihnen doch verboten worden war, und den Besitz der Menschen in unrechter Weise aufzehrten, und wir haben den Ungläubigen unter ihnen schmerzhafte Strafe bereitet. Aber diejenigen unter ihnen, die im Wissen fest gegründet sind, und die Gläubigen glauben an das, was zu dir an Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde. Und diejenigen, die das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten und an Allah und den jüngsten Tag glauben, jene werden wir großartigen Lohn geben. Jenen werden wir großartigen Lohn geben. Nur als kleiner Hinweis darauf, weil ich es vergesse. Und zwar: Den jüngsten Tag im Arabischen heißt wortwörtlich der letzte Tag. Der letzte Tag. Das ist der letzte Tag, bevor die Menschen ins Paradies eingehen werden. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Toren des Verständnisses öffnet, sodass wir diese Ayat am besten verstehen, auf die beste Art und Weise verstehen, sie umsetzen, dass Allah dadurch unseren Iman stärkt, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum bitten.